Weißt du denn nicht, dass ich mich fast zu Tode gegrämt habe, um diese Kostbarkeiten, wie er sie nennt, Gott verzeih's ihm, und sie am liebsten in die See würfe? Glaubst du wirklich, ich konnte mit ihm Tag aus, Tag ein zusammenleben, ohne das zu sehen, was du in 1, 2 Stunden gesehen hast? Nein, sagte sie, ich weiß, dass Unrecht an ihnen klebt. Welches Unrecht, weiß ich nicht und will es auch nicht wissen. Ich habe noch nie gehört, dass ein arg Ding durch unnütz Fragen besser geworden wäre. Aber du darfst niemals verlangen, dass ich meinen Vater verlasse. Solange noch Atem in ihm ist, werde ich bei ihm sein. Es wird nicht mehr lange sein, Charlie, kann ich dir sagen. Nicht mehr lange. Er trägt das Zeichen an der Stirn. Und es ist vielleicht besser so. Ja, besser. Ich schwieg eine Weile, da ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und als ich endlich aufsah, um zu sprechen, kam sie mir zuvor. Charlie, sagte sie, was für mich recht ist, braucht's für dich nicht zu sein. Es ist Sünde über dies Haus gekommen und Unglück. Du bist ein Fremder. Nimm dein Hab und Gut und geh fort an einen besseren Ort und zu besseren Menschen. Und wenn es dich je zurücktreibt, und sei es nach 20 Jahren, du wirst mich wartend finden. Mary Ellen, sagte ich, ich habe dich gebeten, mein Weib zu sein, und du hast so gut wie dein Ja-Wort gegeben. Und damit gut. Wo du bist, da werde ich auch sein, so wahr ich mich vor meinem Gott zu verantworten habe. Bei diesen Worten brach plötzlich ein tobender Wind los, der einen Augenblick später stillzustehen und schaudernd das Haus von Arras zu umkreisen schien. Es war der erste Ausbruch, der Prolog kommenden Sturms, und als wir uns zusammenschreckend umsahen, fanden wir, dass wie bei Abenddämmerung eine Finsternis sich um das Haus gelagert hatte. Gott erbarme sich aller armen Menschen auf dem Meere, sagte Mary. Meinen Vater werden wir bis morgen früh nicht zu Gesicht bekommen. Dann erzählte sie mir, während wir beim Feuer saßen und auf die steigenden Windstöße horchten, wie diese Veränderung mit meinem Onkel gekommen war. Den ganzen Winter über war er düster und unstet gewesen. Immer wenn die Roost stieg oder, wie Mary sagte, die tollen Männer tanzten, pflegte er bei Nacht stundenlang auf dem vorspringenden Uferfelsen und bei Tage auf der Arraser Höhe auf der Lauer zu liegen, den Kampf der Wellen beobachtend und den Horizont nach einem Segel absuchend. Nachdem am 10. Februar das Wrack mitsamt den Kostbarkeiten in Sandak ans Land gespült war, war er anfänglich unnatürlich vergnügt gewesen und seine Aufregung hatte um keinen Grad nachgelassen, nur hatte sich dazu allmählich eine wachsende Melancholie gesellt.